Fühlst du dich nicht willkommen, dann verlasse die Stadt. Verstell dich nicht, spiel den Hampelmann und sag: Du hast keine Verpflichtung, wenn du etwas nicht magst. Ändere deine Richtung und sag: Verschwende nicht deine Zeit mit Glückseligkeit. Zieh los und such dir eine ganz neue Wirklichkeit. Eine neue Realität, eine kleinzeichen Realität, eine Zweidimensionalität. Ja, es spricht gar nichts dagegen, wenn dich Hunger befällt, dass du unterwegs auch mal kurz hältst. So ein Trip durch Dimensionen wird doch viele gefahren. Doch darüber bist du dir wohl im Klaren. Denn du tauchst ein in eine neue Realität, eine neue Realität, eine neue Realität. Eine neue Realität, eine neue Realität, eine neue Realität. Eine neue Realität, eine neue Realität, eine neue Realität. Eine neue Realität, eine neue Realität. Ich wünsch dir einen schönen Tag.